Den Massenmedienmeldungen aus Seoul zufolge dauert der Kampf aller Kreise und Schichten Südkoreas für die Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye ununterbrochen fort. Die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt des Park Geun-hye-Regimes, die aus 1550 Bürger- und Gesellschaftsorganisationen besteht, erklärte am 13. November, dass bis jetzt keine Regierung das Volk habe besiegen können und man die 1-Million-Kerzen-Kundgebung vom 12. November in das ganze Land ausweiten werde. Der Verein appellierte, dass man durch die Erweiterung der Kerzenkundgebung in über 100 Gebiete auch am 19. November eine umfangreiche Demonstration durchführen solle und wenn bis dahin die Präsidentin nicht zurücktrete, sich am 26. November die Bürger in ganz Südkorea erneut in Seoul versammeln sollten. Am 13. November veranstaltete die Jeon-tae-il-Stiftung vor dem Grab des Märtyrers Jeon-tae-il in der Gemeinde Masok-u vom Bezirk Gyeonggi eine Gedächtnisfeier. Hier unterstrichen die Redner, dass der Schrei des Volkes am Vortag auf dem Gwanghwamun-Platz das Brüllen von einem weiteren Jeon-tae-il sei, der von einer Welt mit dem Menschen und nicht mit Geld und Macht im Mittelpunkt träume. Der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften und der Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas würden mit vereinter Kraft den Vorsitzenden des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften aus dem Gefängnis entlassen und anstelle von ihm Park Geun-hye ins Gefängnis werfen. Am 14. November berief der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften eine Pressekonferenz ein, verlangte von der Präsidentin bedingungslosen Rücktritt und forderte die Oppositionsparteien dazu auf, sich dem Widerstand des Volkes für den Rücktritt des Regimes aktiver denn je anzuschließen. Die Bürgersolidarität zur Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft, der Verein der Rechtsanwälte für die demokratische Gesellschaft und weitere Organisationen beriefen am gleichen Tag vor dem Gebäude der Nationalen Vereinigung der Unternehmer eine Pressekonferenz ein und sprachen sich entschieden für die Bestrafung aller Komplizen beim Park Geun-hye und Choi Soon-sil-Skandal aus. In Seoul vergrößern sich die Kerzenkundgebungen, die Unterschriftensammlung vor dem Eingang der U-Bahn, die Veröffentlichung der politischen Deklarationen und weitere verschiedene Aktionen für den Rücktritt von Park Geun-hye.